Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir hören Stimmen. Und heute müsst ihr aufpassen, dass es nicht die Stimmen sind, die aus der Gruft oder aus dem Äther zu euch sprechen. Denn ich stelle euch einen Podcast vor, der sich mit schaurigen Geschichten befasst, nämlich mit H.P. Lovecraft. Und das passt natürlich zu Halloween. Und dieser Podcast, über den habe ich mich sehr gefreut. Einerseits gibt es ja in dem Bereich Lovecraft, Horror, eine Menge, ich sag mal, Schund. Und dann kommen da so Amateure wie ich daher und betreiben so ein bisschen Name-Dropping in ihren eigenen Geschichten, um die so ein bisschen mit diesem Lovecraft-Universum zu verteuen. Aber beim Podcast, den ich euch heute vorstelle, ist das ganz anders. Dieser Podcast heißt Arkham Insiders und wird produziert von Axel und Mirko. Viele kennen den Namen H.P. Lovecraft. Die wissen schon, was der gemacht hat. Der Cthulhu-Mythos ist quasi allgegenwärtig. Wenn man sich viele der modernen Horrorfilme und Filme seit eigentlich, man kann sagen, Aliens oder Alien, nicht Aliens, Alien, oder die Folterkammer des Hexenjägers und alle möglichen Edgar Allan Poe-Verfilmungen. Immer wieder taucht irgendwo in irgendeinem Zusammenhang etwas auf, was mit Lovecraft zu tun hat. Es gab eine Psychedelic-Rockband gewesen, die nannte sich H.P. Lovecraft, hat eine ganze Menge da seiner Geschichten als Musik vertont. Es gibt selbst Bands wie Metallica, die sich sehr, sehr oft auf Lovecraft beziehen. Lovecraft ist in irgendeiner Art und Weise eigentlich allgegenwärtig. Und die beiden scheinen wirklich ein enzyklopädisches Wissen über Lovecraft, sein Leben und sein Werk zu besitzen. Ich glaube, Axel ist das, der hat wohl auch wirklich literaturwissenschaftlich mal an der Uni über Lovecraft gearbeitet. Und das merkt man in dem Podcast sehr stark. Im Augenblick sind 6 Episoden erschienen. In denen befassen sie sich hauptsächlich mit der Biografie Lovecrafts. Und es soll aber später auch noch um einzelne Geschichten gehen, die sie dann auseinandernehmen möchten. Und sie gehen bei ihrer Betrachtung wirklich teilweise sehr ins Detail. Es ist aber nicht so, dass es ja quasi sich auf die Geschichte bezieht, so wie zum Beispiel bei Spoiler Alert, dass die beiden sich dann Gedanken darum machen, sondern es ist im Moment wirklich eher eine Betrachtung dessen, was, wie die Geschichten und Lovecrafts Leben zusammenhängen. Das war jetzt nicht so, dass er der große Einsiedler war, der ausschließlich Pope und Dr. Johnson gelesen hat. Nein, der wusste genau, was los war. Richtig. Und angesichts dieser von dir auch erwähnten hohen Sensibilität für solche Themen ist es auch wieder absolut bemerkenswert, dass am Ende doch nur eine Handvoll solcher Erzählungen dabei herausgekommen ist. Gerade die Träume im Hexenhaus, da ist das ja auch schon oft festgestellt worden, wie sehr da aktuelle wissenschaftliche Tendenzen verarbeitet worden sind. Ja. Und diese Geschichte steht ja so in der Konzeption, in der Form auch einzigartig da. Und ich denke, also gewieftere Schriftsteller als Lovecraft oder Leute, die das auch etwas professioneller gehandhabt hätten, die hätten sowas viel mehr ausgeschlachtet. Die hätten da 2-3 Romane in dem Stil runtergerissen, ja, ne, bis das Thema ausgelutscht gewesen wäre. Aber Lovecraft, so wie du sagtest, er titscht das da einmal an, er schreibt einmal darüber, die Farbe aus dem All geht wieder in eine andere Richtung, dann kommen diese Sachen, der Schatten aus der Zeit und Berge des Wahnsinns, da beschäftigt ihn dann wieder ein bisschen was anderes, aber also gerade Träume im Hexenhaus steht einzigartig da mit dieser Verquickung aus Physik, Astronomie, alten Legenden, schwarzer Magie, Hexenverfolgung. Man glaubt einfach nicht, dass bei diesem Titel Physik bei rauskommt. Mhm. Man denkt wirklich mehr an Salem als jetzt an den Large Hadron Collider. Und bei so einer Betrachtung, da kann man ja die Befürchtung haben, dass ja die Figur Lovecraft so ein bisschen entzaubert werden würde. Weil er wird ja immer als Stubenhocker und jemand, der ja quasi alten Zeiten anhängt im Geiste und er möchte nie arbeiten gehen und solche Geschichten. So wird er immer beschrieben und man hat ja könnte die Befürchtung haben, dass das alles entzaubert wird. Aber ich finde, die reale Person Lovecraft, die im Gegensatz zu der Figur, die in der Öffentlichkeit von ihm gezeichnet wird, die ist fast schon noch absurder als das, was aus ihm gemacht wird. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, dass ich durch Arkham Insiders genau auf solche Geschichten gestoßen werde, wie die beiden hier. Offensichtlich hat er Webster's Unabridged Dictionary durchgelesen, als Achtjähriger, das macht man so, und ist an dem Kapitel mit den wissenschaftlichen Instrumenten hängen geblieben und war einfach begeistert davon. Er wollte ein Chemielabor und natürlich bekam er ein Chemielabor. Ja, so wie er alles bekam, wo er nur den Wunsch zugeäußert hat. Also quasi über Nacht wurde ihm im Keller wurde ihm ein Labor eingerichtet. Und seine Tante Lillian hat ihm auch sein erstes Chemielehrbuch in die Hand gedrückt. Ja, das war von einem Professor der Brown University, John Howard Appleton. Und das Buch nennt sich The Young Chemist von 1876. Und tatsächlich hat Lovecraft dieses Buch bis zum Ende seines Lebens besessen. Und Appleton war sogar ein Freund der Familie. Aha. Ich kann es mir gut vorstellen, wie er dann sagte, kleiner Howard, nimm mal das und das. Und dann mix es zusammen. Und dann guck, was passiert, du nerviges Kind. Nein, das ist jetzt natürlich gemein gewesen. Aber Lovecraft hat kurz, ein Jahr später schon tatsächlich auch seine erste wissenschaftliche Zeitung gegründet, die Scientific Gazette. Und hatte für die Ausgabe am 4. März auch gleich den großen Aufmacher, wo drin stand, am heutigen Nachmittag ereignete sich eine große Explosion im Providence Laboratory. Nee, wie heißt das? Laboratorium. Laboratory. Während eines Experiments explodierte Kalium und verursachte einen großen Schaden. Leute blieben wohl unverletzt, wie er schrieb. Aber er hat tatsächlich in den späten 20ern als Ticketverkäufer in einem Kino in Providence gearbeitet, in der Nachtschicht natürlich. Und das ist tatsächlich verbrieft. Also ein Uniprofessor der Brown natürlich, Robert Kenny, hat es gesehen und Harry K. Probst hat das bestätigt. Vermutlich war das 1929 bis 1930. Dann saß er, man kennt das aus den amerikanischen Filmen, da ist diese kleine Kassengondel in der Mitte. Und man muss da das Ticket kaufen und darf man rechts rein und links raus. Und so muss er da gesessen haben in der Nachtschicht in Providence und hat dort Tickets verkauft. Das ist für mich eins der großartigsten Bilder, die es im Zusammenhang mit Lovecraft gibt. Ja, da muss ich jetzt nochmal nach dieser Illustration. Also Arkham Insiders, arkhaminsiders.com, da findet ihr den. Und dieser Podcast ist für alle etwas, die sich mit Grusel, mit Lovecraft, mit Tentakelwesen und mit dem Wahnsinn gerne befassen und auseinandersetzen. Sie gehen da sehr ja literaturwissenschaftlich ran, was ich eigentlich ganz spannend finde, weil es, glaube ich, in der Detailfülle und in der Akribie, wie die beiden das auch machen, glaube ich, keinen vergleichbaren Podcast gibt. In den 6 Episoden, die es bereits gibt, gibt es ab und zu ein paar Tonprobleme. Also ich höre im Hintergrund immer ein Brummen. Das klingt ein bisschen nach einem Verstärkerbrummen. Das könnten sie vielleicht noch in den Griff kriegen. Vielleicht kann da sogar auch Phonic nochmal nach... Was?